Schon im Jahr 2008, beim letzten bewaffneten Kampf zwischen Palästinensern und Israelis, da haben die sozialen Netzwerke eine wichtige Rolle gespielt. Auch wenn die Plattform Twitter damals gerade erst so flügge wurde. Dieses Mal machte Twitter gewissermaßen die Kriegstrompete. Die israelische Armee verkündete nämlich den Angriff auf Gaza per Twitter. Und seitdem rotieren die PR-Maschinen auf beiden Seiten. Martina Schulte ist hier mit der Webschau. Martina, was ist denn das für eine Schlacht? Also was läuft da für eine Schlacht in den sozialen Medien zwischen israelischer Regierung und der Hamas? Wir schauen vielleicht einfach mal zu Twitter beispielhaft. Interessant sind da vor allen Dingen der Twitter-Account IDF Spokesperson auf israelischer Seite und der Account Al-Qassam Brigade auf palästinensischer Seite. Und seit der Konflikt begonnen hat, bombardieren sich diese beiden Accounts mit Propaganda-Tweets und ihren jeweiligen Versionen der Wahrheit. IDF Spokesperson ist der offizielle Twitter-Account der israelischen Streitkräfte, ne? IDF, Israeli Defense Forces. Und als die israelische Armee am 14. November ihre Militäroperation gegen die Hamas startete, du hast es ja gerade auch von der Anmoderation erzählt, setzte IDF-Spokesperson morgens um 6.29 Uhr diesen Tweet ab, der bereits jetzt von vielen Netzbeobachtern als historisch gewertet wird. Man twitterte dort nämlich, die israelische Armee hat eine groß angelegte Kampagne gegen terroristische Standorte und Funktionäre im Gazastreifen begonnen, hauptsächlich Ziele der Hamas und des islamistischen Dschihad. Manche Tweets von IDF-Spokesperson kommen daher ja wie so virale Internetkampagnen, die man aus ganz anderen Kontexten kennt. Mal ein Beispiel zu dem Claim Alarm, Raketen werden auf Israel abgefeuert, wird zum Beispiel ein Foto gestellt, auf dem zwei Maskierte an so einem Raketenwerfer rumhantieren und das Ganze ist dann auch gleich verbunden mit der Aufforderung Share This, also das in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Wie reagiert die Gegenseite? Wenn man jetzt mal sich Al-Qassam Brigade anschaut, dann ist der Tonfall dort natürlich also typisch für die Hamas, also gewohnt martialisch. Manchmal werden im Minutentakt Meldungen über abgefeuerte Raketen und über Treffer abgesetzt. Zum Beispiel hier 13.50 Uhr Al-Qassam Brigades beschießen Be'er Sheva mit 4-Grad-Raketen. Man jubelt da über tote Feinde und versucht auch mit dieser ja gängigen Hamas-Kriegsrhetorik den Gegner einzuschüchtern. Da habe ich auch mal ein Beispiel mitgebracht. Hier zum Beispiel twittert Al-Qassam Brigade, oh Zionisten, ihr müsst euch selbst aus der Hölle befreien, geht zurück nach Deutschland, Polen, Russland, Amerika oder sonst wohin. Die Süddeutsche Zeitung schreibt darüber zusammenfassend, Zitat, noch surrealer wirkt dieser Social-Media-Stellvertreterkrieg, wenn sich Hamas und IDF die Etikette der Kurznachrichtenplattform zu eigen machen und in kürzesten Abständen auf die Einträge des Erzfeindes Bezug nehmen und manchmal wie verfeindete Blogger wirken. Das kennt man ja wirklich aus anderen Zusammenhängen. Richtig. Was man auch kennt, dass sich gerne in solchen Schlagabtausch andere einmischen. Wie ist das denn hier? Mischen sich andere Twitter-User da ein? Das ist auf jeden Fall so. Und das Blog Hyperland schreibt dazu, dass eben diese beiden Social-Media-Accounts diesen Konflikt eigentlich richtig weiter anheizen. Die schreiben hier, Zitat, mäßigende Stimmen gibt es nur wenige im Netz. Viele Nutzer klagen den jeweiligen Gegner an und tragen so dazu bei, dass der Konflikt auch online weiter angeheizt wird. Einige Twitter-Nutzer reagieren dabei ähnlich aggressiv wie die beiden gegnerischen Parteien. Auf den Tweet der israelischen Armee zum Beispiel, so sieht die Hamas Israel und dazu war so eine Grafik gestellt mit einer jüdischen Familie samt Kind und Katze im Fadenkreuz. Also auf diesen Tweet gab es viele erboste Reaktionen von Palästinensern oder auch ihren Sympathisanten. Mal ein Beispiel, nur Israel schafft es hier ein Massaker zu verkaufen wie einen Film. Sie machen aus Kriegsverbrechen eine Kunstform, schreibt ein Nutzer namens Joseph auf Twitter. Das passt ja auch zu dem, was du eben schon erzählt hast, also wie sozusagen da bei dem Share-Sis vorher Sachen ins Netz gestellt werden, wie zwei Maskierte an einem Raketenwerfer rumhantieren. Das hat ja auch so eine ähnliche Richtung. Wer von beiden Seiten schafft es denn nun sozusagen, die Wahrheit auf seine Seite zu ziehen, also die eigene Sichtweise als die richtige zu verkaufen? Also Jillian C. York schreibt in einem Post für das Bürgermediennetzwerk Global Voices Online hier Folgendes auf. Während Israel militärisch ganz klar die Oberhand hat, sehen viele sie online als Verlierer. Das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Fast alle Essays, die ich jetzt dazu gelesen habe, kritisieren in erster Linie die ausgefeilte israelische Social-Media-Strategie. Ein Twitter-Nutzer aus Homs, das ist jetzt nicht besonders überraschend, bezeichnet Israel sogar als die Kim Kardashian of Nations. Stark kritisiert wird vor allem das Social-Media-Spiel IDF-Ranks, das die die israelische Armee in ihrem Blog veröffentlicht hat. Da ist man so auf der Seite unterwegs, vor allem poppt da was hoch. Willkommen Private bei der IDF, wird man da so begrüßt. Und wenn du dann auf der Seite Inhalte likest oder shares, bekommst du dafür Punkte und wirst in so einer Art virtueller israelischer Armee sogar befördert. Das deutsche Medienblog Media schreibt dazu, Zitat, solche Social-Media-Mätzchen und ein echter Krieg, bei dem Menschen verwundet und getötet werden, passen nicht zusammen. In der Tat. Weiß man denn irgendwas über den Aufwand, der für diese virtuelle Schlacht betrieben wird? Also die Technik, die eingesetzt wird und auch wie viele Personen daran beteiligt sind? Also da hat Israel eindeutig mehr Mittel zur Verfügung. Die IDF, die hat eine eigene Truppe von 30 Leuten, die nur für diesen Social-Media-Krieg zuständig sind. Und auch die Optik des IDF ist sehr modern. Man spielt also wirklich sehr geschickt mit der kompletten Social-Media-Klaviatur. Auch wenn das, wie wir gerade gehört haben, bei der Kritik nicht so wirklich gut ankommt. Und bei den Palästinensern ist es eigentlich eher so eine lose Truppe von Aktivisten, die online die meisten Informationen verbreitet. Mike Giglio schreibt dazu im Blog The Daily Beast Folgendes auf. Während die Social-Media-Anstrengungen der Hamas bestenfalls tollpatschig wirken, wird die Erzählung auf palästinensischer Seite von unabhängigen Aktivisten getragen. Es sind die jungen Einwohner aus Gaza, die in die Krankenhäuser eilen und Fotos und Videos des Massakers uploaden. Was noch ganz interessant ist, finde ich, dass in den Reihen der Palästinenser auch noch eine ganz andere Angst derzeit wächst, nämlich, dass Israel mit seiner Drohung ernst macht und Gaza vom Netz nimmt. Die Telekommunikationsinfrastruktur in Gaza ist ja sehr untrennbar mit der israelischen verbunden und man fürchtet schlichtweg abgeschaltet zu werden. Und für diesen Fall hat Anonymous auch schon seinen Beistand zugesagt. Es gab schon erste Angriffe auf israelische Seiten. Außerdem kaperte Anonymous gestern kurzfristig das Twitter-, Facebook- und YouTube-Konto des israelischen Vizepremiers Silvan Shalom. Der hatte anscheinend für alle Dienste dasselbe Passwort verwendet. Das heißt, also der Krieg geht auch virtuell auf jeden Fall weiter. Wie es mit der Waffenruhe bestellt ist, das werden wir erfahren, ob die weiterhält zwischen Hamas und Israel. Das war Martina Schulte mit der Webschau bei D-Radio Wissen. Vielen Dank.